Abschnitt 6 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1. Von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 6. Seine Majestät, der König Ludwig der 13. Diese Begebenheit machte großes Aufsehen. Herr von Treville schmähte viel mit lauter Stimme gegen seine Musketiere und wünschte ihnen ganz leise Glück. Da aber keine Zeit zu verlieren war, um den König zu benachrichtigen, so begab er sich eiligst in den Louvre. Es war schon zu spät. Der König war mit dem Kardinal eingeschlossen und man sagte, derselbe arbeitete und könnte in diesem Augenblick niemand empfangen. Am Abend kam Herr von Treville zum Spiele des Königs. Der König gewann, und da seine Majestät sehr geizig war, so war sie auch vortrefflicher Laune. Sobald der König Treville von fern erblickte, rief er ihm zu: »Kommt hierher, Herr Kapitän, dass ich euch schmähle. Wisst ihr, dass seine Eminenz Klage über eure Musketiere bei mir geführt hat, und dies mit einer Gereiztheit, dass seine Eminenz heute Abend krank ist?« »Ei, ei, es sind doch lebendige Teufel, Leute zum Hängen, eure Musketiere.« »Nein, Sire«, erwiderte Treville, der mit dem ersten Blicke bemerkte, welche Wendung die Sache nahm. »Nein, gerade im Gegenteil. Es sind gute Geschöpfe, sanft wie die Lämmer, und hegen, wofür ich mich verbürge, den einzigen Wunsch, dass ihr Degen nur im Dienste eurer Majestät aus der Scheide kommen möge. Aber was wollt ihr? Die Leibwachen des Herrn Kardinals suchen unablässig Streit mit ihnen, und für die Ehre des Korps sehen sich die armen jungen Leute zur Verteidigung genötigt.« »Hört, Herrn von Treville«, sagte der König, »hört ihn! Sollte man nicht glauben, er spreche von einer religiösen Gemeinschaft?« »In der Tat, mein lieber Kapitän, ich habe Lust, euch euer Patent abzunehmen und es Fräulein von Chemerot zu geben, der ich eine Abtei zugesagt habe. Denkt aber nicht, ich werde euch auf das Wort glauben. Man nennt mich Ludwig den Gerechten, und wir werden sogleich sehen.« »Gerade weil ich auf diese Gerechtigkeit baue, Sire, erwarte ich ruhig und geduldig, was eurer Majestät beliebt.« »Wartet immerhin, mein Herr, wartet immerhin. Ich werde euch nicht lange warten lassen«, sprach der König. Das Glück nahm wirklich eine Wendung, und da der König das, was er gewonnen hatte, zu verlieren anfing, so war es ihm nicht unangenehm, einen Vorwand zu haben, um, man entschuldige den Spielerausdruck, dessen Ursprung wir nicht kennen, um Karl den Großen zu machen. Der König stand bald auf, steckte das Geld, das vor ihm lag und zum größeren Teile von seinem Gewinn herrührte, in die Tasche und sagte: »Vieuxville, nehmt meinen Platz ein. Ich habe in wichtigen Angelegenheiten mit Herrn von Treville zu verhandeln. Ah, ich hatte 80 Louis vor mir. Legt dieselbe Summe auf, damit diejenigen, welche verloren haben, sich nicht beklagen können. Vor allem Gerechtigkeit.« Dann wandte er sich gegen Herrn von Treville, ging mit ihm nach einer Fenstervertiefung und fuhr fort: »Nun, mein Herr, ihr sagt, die Leibwachen seiner Eminenz haben Streit mit euren Musketieren angefangen?« »Ja, Sire, wie immer.« »Und wie kam das, sprecht? Denn ihr wisst, mein lieber Kapitän, ein Richter muss alle Parteien hören.« »Ach, mein Gott, auf die einfachste und natürlichste Weise. Drei meiner besten Soldaten, welche eure Majestät dem Namen nach kennt und deren Ergebenheit ihr mehr als einmal gewürdigt habt, denn ich kann den König versichern, dass ihnen ihr Dienst sehr am Herzen liegt. Drei von meinen besten Soldaten, sage ich, die Herren Athos, Porthos und Aramis, machten eine Lustpartie mit einem Junker aus Gascogne, den ich ihnen an demselben Morgen empfohlen hatte. Die Partie sollte, wie ich glaube, in Saint-Germain stattfinden, und sie hatten sich bei den Karmeliterbarfüßern zusammenbestellt, als sie von Herrn von Jussac, den Herren Cahusac und Biscarat und zwei anderen Leibwachen gestört wurden, welche gewiss nicht ohne eine schlimme Absicht gegen die Edikte in so zahlreicher Gesellschaft dahin kamen. Ach, ihr bringt mich auf den Gedanken, sie haben die Absicht gehabt, sich selbst zu schlagen. Ich klage sie nicht an, Sire, aber ich überlasse es eurer Majestät zu bedenken, was 5 bewaffnete Männer an einem so öden, verlassenen Orte wie die Umgegend des Karmeliterklosters ist, tun können. Ja, ihr habt recht, Treville, ihr habt recht. Als sie meine Musketiere erblickten, gaben sie sodann ihren Plan auf und vergaßen ihren Privathass über dem Chorhass. Denn es ist eurer Majestät nicht unbekannt, dass die Musketiere, die ganz und gar nur dem Könige angehören, die natürlichen Feinde der Leibwache sind, welche dem Herrn Kardinal angehören. Ja, Treville, ja, sagte der König schwermütig. Es ist sehr traurig, glaubt mir, in Frankreich 2 Parteien, 2 Köpfe des Königtums zu sehen. Aber dies alles soll ein Ende nehmen. Ihr sagt also, die Leibwachen haben Streit mit den Musketieren gesucht? Ich sage, dass die Sache wahrscheinlich so gegangen ist, aber ich schwöre nicht, Sire. Ihr wisst, wie schwer es ist, die Wahrheit zu erkennen, und wenn man nicht mit dem bewundernswürdigen Instinkte begabt ist, der Ludwig dem 13. den Beinamen der Gerechte erworben hat. Und ihr habt recht, Treville. Aber eure Musketiere waren nicht allein. Es befand sich noch ein Kind bei ihnen. Ja, Sire, und ein verwundeter Mann, so dass 3 Musketiere des Königs, wobei ein Verwundeter und ein Kind, nicht allein gegen 5 der furchtbarsten Leibwachen des Herrn Kardinals standgehalten, sondern auch 4 von ihnen zur Erde niedergestreckt haben. Aber das ist ja ein wahrer Sieg, rief der König ganz strahlend. Ein vollständiger Sieg. Ja, Sire, ebenso vollständig als der vom Pont de Cé. 4 Mann, worunter ein Verwundeter und ein Kind, sagt ihr? Kaum ein Jüngling, der sich bei dieser Gelegenheit so vortrefflich benommen hat, dass ich mir die Freiheit nehme, denselben seiner Majestät zu empfehlen. Wie heißt er? D'Artagnan, Sire. Es ist der Sohn eines meiner ältesten Freunde, der Sohn eines Mannes, der mit dem König, eurem Vater, glorreichen Andenkens, den Parteigängerkrieg gemacht hat. Und ihr sagt, dieser junge Mensch habe sich gut benommen? Erzählt mir das, Treville. Ihr wisst, ich liebe Erzählungen von Krieg und Kämpfen. Und der König richtete sich auf und strich sich stolz den Schnurrbart in die Höhe. Sire, erwiderte Treville, Herr D'Artagnan ist, wie ich euch gesagt habe, beinahe noch ein Kind. Und da er nicht die Ehre hat, Musketier zu sein, so trug er bürgerliche Kleidung. Als die Leibwachen des Herrn Kardinals erkannten, wie jung er war und dass er nicht zu dem Korps gehörte, so forderten sie ihn auf, sich zurückzuziehen, ehe sie angreifen würden. »Ihr seht also, Treville«, unterbrach ihn der König, »dass Sie der angreifende Teil gewesen sind.« »Allerdings, Sire, es unterliegt keinem Zweifel mehr. Sie forderten ihn also auf, sich zu entfernen. Er aber antwortete, er wäre seinem Herzen nach Musketier und gehörte ganz und gar seiner Majestät und würde also bei den Herren Musketieren bleiben.« »Wackerer Jüngling«, murmelte der König. »Er blieb in der Tat bei ihnen, und eure Majestät hat einen so festen Kämpen an ihm, dass er es war, der Jussac den furchtbaren Degenstich beibrachte, worüber der Herr Kardinal so sehr erbost ist.« »Er hat Jussac verwundet?« rief der König. »Er, ein Kind, das ist unmöglich, Treville.« »Es ist, wie ich eurer Majestät zu sagen, die Ehre habe.« »Jussac, einer der besten Degen des Königreichs.« »Wohl, Sire, er hat seinen Meister gefunden.« »Ich will diesen jungen Menschen sehen, Treville. Ich will ihn sehen, und wenn man etwas für ihn tun kann, nun, wir werden sorgen. Wann wird Eure Majestät denselben zu empfangen geruhen? Morgen um die Mittagsstunde, Treville. Soll ich ihn allein bringen? Nein, bringt mir alle vier miteinander. Ich will allen zugleich danken. Ergebene Männer sind selten, Treville, und man muss die Ergebenheit belohnen. Um die Mittagsstunde werden wir im Louvre sein. Ach, über die kleine Treppe, Treville, über die kleine Treppe. Der Kardinal braucht es nicht zu erfahren. Sehr wohl, Sire. Ihr versteht, Treville, ein Edikt bleibt immer ein Edikt und ist am Ende verboten, sich zu schlagen. Aber dieses Zusammentreffen, Sire, liegt ganz außerhalb der gewöhnlichen Bedingungen des Duells. Es ist ein Streit und es dient dabei zum Beweis, dass 5 Leibwachen des Kardinals gegen meine 3 Musketiere und Herrn d'Artagnan waren. Das ist richtig, sprach der König, aber gleich viel kommt immerhin über die kleine Treppe. Treville lächelte. Da es aber schon viel war, dass er dieses Kind dazu gebracht hatte, dass es sich gegen den Gebieter auflehnte, so verbeugte er sich ehrfurchtsvoll vor dem König und verabschiedete sich mit dessen Erlaubnis. Schon an demselben Abend wurden die 3 Musketiere von der ihnen bewilligten Ehre benachrichtigt. Da sie den König schon seit langer Zeit kannten, so gerieten sie dadurch nicht besonders ins Feuer. Aber D'Artagnan mit seiner gascognischen Einbildungskraft erblickte darin sein zukünftiges Glück und brachte die Nacht in goldenen Träumen hin. Schon um 8 Uhr morgens war er bei Athos. D'Artagnan fand den Musketier ganz angezogen und zum Ausgehen bereit. Da man sich erst zur Mittagsstunde bei dem König einzufinden hatte, so beabsichtigte er, mit Porthos und Athos eine Partie in einem nahe bei den Ställen des Luxembourg liegenden Ballhause zu machen. Athos lud D'Artagnan ein, ihn zu begleiten, und obgleich er dieses Spiel nicht kannte, an dem er nie teilgenommen hatte, willigte dieser doch in den Vorschlag ein, da er nicht wusste, was er von 9 Uhr morgens bis Mittag mit seiner Zeit machen sollte. Die 2 Musketiere waren schon eingetroffen und spielten miteinander zum Zeitvertreib, ohne die Regeln zu beobachten. Athos, der in allen körperlichen Übungen sehr stark war, stellte sich ihnen mit D'Artagnan gegenüber und forderte sie heraus. Aber bei seiner ersten Bewegung bemerkte er, obgleich er mit der linken Hand spielte, dass seine Wunde noch zu neu war, um ihm eine solche Übung zu gestatten. D'Artagnan blieb also allein, und da er sich für zu ungeschickt erklärte, um eine regelmäßige Partie aufrecht zu erhalten, so fuhr man fort, sich die Bälle zuzusenden, ohne das Spiel zu berechnen. Aber einer von den Bällen flog, von der herkulischen Faust von Porthos geschleudert, so nahe an D'Artagnans Gesicht vorüber, dass, wenn er ihn getroffen hätte, statt an ihm vorbeizuschießen, seine Audienz verloren gewesen wäre, insofern es ihn ohne allen Zweifel in die Unmöglichkeit versetzt hätte, vor dem König zu erscheinen. Da nun seiner gascognischen Einbildungskraft zufolge von dieser Audienz seine ganze Zukunft abhing, so verbeugte er sich höflich vor Porthos und Aramis und erklärte, er würde die Partie nicht eher aufnehmen, als bis er imstande wäre, ihnen Widerstand zu leisten, wonach er seinen Platz bei der Korde auf der Galerie nahm. Unglücklicherweise befand sich unter den Zuschauern ein Mann von der Leibwache seiner Eminenz, der, noch ganz grimmig über die Niederlage, die seine Kameraden am Tage vorher erlitten hatten, fest entschlossen war, die erste Gelegenheit zu ergreifen, um Rache zu nehmen. Er meinte, diese Gelegenheit böte sich ihm und sagte, sich an seinen Nachbar wendend, »Man darf sich nicht wundern, dass dieser junge Mensch vor einem Balle bange hat.« Es ist ohne Zweifel ein Musketierlehrling. D'Artagnan drehte sich um, als ob ihn eine Schlange gestochen hätte, und schaute den Mann, der das kecke Wort gesprochen, fest an. In Gottes Namen, fuhr dieser, seinen Knebelbart auf eine freche Weise kräuselnd, fort. Schaut mich an, solange ihr wollt, mein kleiner Herr. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und da das, was ihr gesagt habt, zu klar ist, um einer Erläuterung zu bedürfen, so bitte ich euch, mir zu folgen, antwortete D'Artagnan mit dumpfer Stimme. Wann dies? Fragte der Garde mit derselben spöttischen Miene. Sogleich, wenn es euch gefällig ist. Und ihr wisst ohne Zweifel, wer ich bin? Ich? Ich weiß es nicht und kümmere mich auch nicht darum. Ihr habt Unrecht, denn wenn ihr meinen Namen wüsstet, wäret ihr vielleicht minder eilig. Wie heißt ihr? Bernajoux, euch zu dienen. Wohl, mein Herr Bernajoux, erwiderte D'Artagnan ruhig, ich will euch vor der Türe erwarten. Geht, Herr, ich folge euch. Beeilt euch nicht zu sehr, mein Herr, damit man nicht gewahr wird, dass wir miteinander gehen. Ihr begreift, dass bei unserem Geschäfte zu viele Menschen lästig wären. Ganz gut, antwortete der Garde, erstaunt, dass sein Name keine größere Wirkung auf den jungen Menschen hervorgebracht hatte. Der Name Bernajoux war in der Tat jedermann bekannt, D'Artagnan allein vielleicht ausgenommen. Denn es war einer von denjenigen, welche am häufigsten bei den täglichen Streitigkeiten vorkamen, welche alle Edikte des Königs und des Kardinals nicht zu unterdrücken imstande gewesen waren. Porthos und Aramis waren so sehr mit ihrer Partie beschäftigt, und Athos schaute ihnen mit so viel Aufmerksamkeit zu, dass sie nicht einmal ihren jungen Gefährten hinausgehen sahen, der, wie er zu dem Garde seiner Eminenz gesagt hatte, vor der Türe wartete. Nach einem Augenblick folgte ihm Bernajoux. Da D'Artagnan keine Zeit zu verlieren hatte, in Betracht, dass die Audienz bei dem König auf die Mittagsstunde bestimmt war, so schaute er um sich her und sagte zu seinem Gegner, als er keinen Menschen auf der Straße erblickte, »Meiner Treu, es ist ein Glück für euch, obgleich ihr Bernajoux heißt, dass ihr es nur mit einem Musketierlehrling zu tun habt. Seid indessen ruhig, ich werde mir alle Mühe geben. Legt euch aus!« »Aber«, erwiderte der Mann, den D'Artagnan auf diese Art herausforderte, »mir scheint dieser Platz sehr schlecht gewählt. Wir wären viel besser hinter der Abtei Saint-Germain oder auf dem Préau-Clair.« »Was ihr da sagt, ist sehr verständig«, entgegnete D'Artagnan. »Leider kann ich nur über wenig Zeit verfügen, da ich gerade um 12 Uhr ein Rendezvous habe. Ausgelegt also, mein Herr, ausgelegt!« Bernajoux war nicht der Mann, der eine solche Aufforderung zweimal an sich ergehen ließ. In demselben Augenblick glänzte sein Degen in seiner Hand und er fiel gegen seinen Widersacher aus, den er bei seiner großen Jugend leicht einzuschüchtern hoffte. Aber D'Artagnan hatte den Tag vorher seine Lehre gemacht und ganz frisch geschliffen durch seinen Sieg, ganz aufgeblasen von seinem künftigen Glücke, war er entschlossen, keine Hand breit zurückzuweichen. Die zwei Degen waren auch sogleich gebunden, und da D'Artagnan fest auf seiner Stelle blieb, so machte sein Gegner einen Schritt rückwärts. Aber D'Artagnan ergriff den Augenblick, wo bei dieser Bewegung die Klinge von Bernajoux von der Linie abwich, machte seine Klinge los, führte einen Hieb von oben herunter und traf seinen Gegner in die Schulter. Sogleich machte D'Artagnan seinerseits einen Schritt zurück und hob seinen Degen in die Höhe. Aber Bernajoux rief ihm zu, es wäre nichts, stürzte wie blind auf ihn zu und rannte sich selbst in den Degen seines Feindes. Da er indessen nicht fiel, da er sich nicht für besiegt erklärte, sondern nur seine Stellung mehr nach dem Hotel des Herrn de la Tremouille zunahm, in dessen Diensten er einen Verwandten hatte, so bedrängte ihn D'Artagnan, welcher nicht wusste, wie schwer sein Gegner verwundet war, auf das Lebhafteste und hätte ihm ohne Zweifel mit einem dritten Streiche den Garaus gemacht. Als auf das Geräusch, welches von der Straße bis zu dem Ballspiele hinaufdrang, zwei von den Freunden des Garde, welche ihn hatten, einige Worte mit D'Artagnan wechseln und infolge hiervon hinausgehen sehen, mit dem Degen in der Faust aus dem Ballhause stürzten und über den Sieger herfielen. Aber sogleich erschienen Athos, Porthos und Aramis ebenfalls und nötigten die zwei Leibwachen in dem Augenblicke, wo sie ihren jungen Kameraden angriffen, zum Rückzuge. Jetzt fiel Bernajoux zu Boden. Und da die Leibwachen nur zu 2 gegen 4 waren, so schrien sie: »Zu Hilfe, Hotel de la Tremouille!« Auf dieses Geschrei lief alles, was sich in dem Hotel befand, heraus und fiel über die 4 Gefährten her, welche ihrerseits »Uns zu Hilfe, Musketiere!« zu schreien anfingen. Dieser Ruf fand in der Regel Gehör, denn man kannte die Musketiere als Feinde seiner Eminenz und liebte sie wegen ihres Hasses gegen den Kardinal. Auch ergriffen die Leibwachen der Kompanien, welche nicht dem Herzog Rot gehörten, wie ihn Aramis genannt hatte, in der Regel bei diesen Streitigkeiten Partei für die Musketiere des Königs. Von 3 Garden von der Kompanie von Herrn des Essarts, welche vorübergingen, kamen also 2 den 4 Gefährten zur Hilfe, während der andere nach dem Hotel von Herrn von Treville lief und daselbst »Zu Hilfe, Musketiere, uns zu Hilfe!« rief. Da gewöhnlich das Hotel von Herrn von Treville voll von Soldaten dieser Waffe war, welche ihren Kameraden schnell zu Hilfe eilten, so wurde das Gefecht allgemein. Aber die Oberhand war auf der Seite der Musketiere. Die Leibwachen des Kardinals und die Leute von Herrn de la Tremouille zogen sich in das Hotel zurück, dessen Tore sie noch zeitig genug schlossen, um ihre Feinde zu verhindern, dass sie nicht mit ihnen einbrachen. Den Verwundeten hatte man gleich anfangs, und zwar, wie gesagt, in sehr schlimmem Zustande weggebracht. Die Aufregung hatte unter den Musketieren und ihren Verbündeten den höchsten Grad erreicht, und man beratschlagte bereits, ob man nicht, um die Unverschämtheit der Bedienten des Herrn de la Tremouille zu bestrafen, welche einen Ausfall auf die Musketiere des Königs zu machen gewagt hatten, Feuer an das Hotel legen sollte. Ein Vorschlag zu diesem Ende wurde gemacht und mit Begeisterung aufgenommen, als es zum Glück 11 Uhr schlug. D'Artagnan und seine Gefährten erinnerten sich ihrer Audienz, und da sie es bedauert hätten, wenn ein so schöner Streich ohne sie ausgeführt worden wäre, so suchten sie die Köpfe zu beschwichtigen, was ihnen auch gelang. Man begnügte sich, einige Pflastersteine an die Tore zu werfen, aber diese widerstanden und man war der Sache müde. Überdies hatten diejenigen, welche man als Anführer des Unternehmens betrachten musste, seit einigen Augenblicken die Gruppe verlassen und gingen nach dem Hotel des Herrn von Treville zu, der sie, bereits von diesem neuen Handgemenge unterrichtet, erwartete. »Rasch in den Louvre«, sagte er, »in den Louvre, ohne einen Augenblick zu verlieren. Wir müssen den König zu sehen suchen, ehe uns der Kardinal zuvorgekommen ist. Wir erzählen ihm die Sache als eine Folge der gestrigen Angelegenheit, und beides wird zugleich durchgehen.« Herr von Treville begab sich in Begleitung der 4 jungen Leute nach dem Louvre, aber zum großen Erstaunen des Kapitäns der Musketiere kündigte man diesem an, der König sei auf die Hirschjagd nach dem Walde von Saint-Germain gezogen. Herr von Treville ließ sich diese Nachricht 2-mal wiederholen, und jedes Mal bemerkten seine Gefährten, wie sich sein Antlitz verdüsterte. »Hatte seine Majestät schon gestern die Absicht, diese Jagd zu machen?« fragte er. »Nein, Eure Exzellenz«, antwortete der Kammerdiener. »Der Oberjäger meldete diesen Morgen, man habe in vergangener Nacht einen Hirsch zu seiner Majestät Vergnügen gestellt.« Anfangs antwortete der König, er würde nicht gehen. Aber er konnte der Lust nicht widerstehen, die ihm diese Jagd gewähren sollte, und er entfernte sich nach dem Frühstück. »Und hat der König den Kardinal gesehen?« fragte Herr von Treville. »Aller Wahrscheinlichkeit nach«, antwortete der Kammerdiener, »denn ich habe heute früh die Pferde an den Wagen seiner Eminenz angespannt gesehen. Ich fragte, wohin sie ginge, und man antwortete mir, nach Saint-Germain.« »Man ist uns zuvorgekommen«, sagte Herr von Treville. »Meine Herren, ich werde den König diesen Abend sprechen. Euch aber rate ich nicht, euch dahin zu wagen.« Dieser Rat war zu vernünftig und kam überdies von einem Manne, der den König zu gut kannte, als dass die vier jungen Leute ihn zu bekämpfen gesucht hätten. Herr von Treville forderte sie auf, nach Hause zu gehen und Nachricht von ihm zu erwarten. In sein Hotel zurückkehrend, bedachte jedoch Herr von Treville, dass es für ihn das Klügste wäre, zuerst Klage zu führen. Er schickte deshalb einen von seinen Bedienten zu Herrn de la Tremouille mit einem Briefe, worin er ihn bat, die Leibwache des Herrn Kardinals aus seinem Hause zu entfernen und seinen Leuten einen Verweis darüber zu geben, dass sie die Frechheit gehabt hätten, einen Ausfall gegen die Musketiere zu machen. Aber bereits durch seinen Stallmeister unterrichtet, mit dem Bernajoux, wie man weiß, verwandt war, ließ ihm Herr de la Tremouille antworten, es wäre weder an Herrn von Treville noch an seinen Musketieren, sich zu beklagen, sondern im Gegenteil an ihm, dessen Leute die Musketiere angegriffen und verwundet hätten und dem sie sein Hotel hätten in Brand stecken wollen. Da jedoch der Streit zwischen diesen beiden hohen Herren hätte lange dauern können, insofern natürlich jeder auf seiner Meinung beharren musste, so ersann Herr von Treville ein Auskunftsmittel, durch das er die ganze Sache zu beendigen beabsichtigte. Es bestand darin, Herrn de la Tremouille selbst aufzusuchen. Er begab sich also sogleich in sein Hotel und ließ sich melden. Die zwei Herren begrüßten sich sehr artig, denn wenn auch keine Freundschaft unter ihnen bestand, so achteten sie sich doch gegenseitig. Beide waren Männer von Herz und Ehre, und da Herr de la Tremouille, ein Protestant, den König nur selten sah und keiner Partei angehörte, so erfasste er seine gesellschaftlichen Verhältnisse gewöhnlich ohne Vorurteil. Diesmal war jedoch sein Empfang, obgleich artig, doch kälter als in der Regel. »Mein Herr«, sagte Herr von Treville, »jeder von uns glaubt, er habe sich über den anderen zu beklagen, und ich bin gekommen, damit wir diese Angelegenheit in Gemeinschaft ins Reine bringen.« »Gerne«, erwiderte Herr de la Tremouille, »aber ich habe euch zu bemerken, dass ich gut unterrichtet bin und dass alles Unrecht auf Seiten eurer Musketiere zu suchen ist.« »Ihr seid ein zu vernünftiger und gerechter Mann, mein Herr«, sagte Herr von Treville, »um den Vorschlag nicht anzunehmen, den ich euch machen will.« »Macht ihn, ich höre.« »Wie geht es Herrn Bernajoux, dem Vetter eures Stallmeisters?« »Sehr schlecht, mein Herr. Außer dem nicht besonders gefährlichen Degenstich, den er in den Arm bekommen hat, ist ihm noch ein anderer durch die Lunge beigebracht worden, und der Arzt prophezeit das Schlimmste.« »Hat der Verwundete sein Bewusstsein erhalten?« »Vollkommen.« »Spricht er?« »Mit einiger Schwierigkeit, aber er spricht.« »Nun gut, mein Herr, gehen wir zu ihm. Beschwören wir ihn im Namen Gottes, vor den er vielleicht bald gerufen werden wird, die Wahrheit zu sagen. Er soll Richter in seiner eigenen Sache sein, und was er sagt, werde ich glauben.« Herr de la Tremouille überlegte einen Augenblick und willigte dann ein, da man nicht wohl einen vernünftigeren Vorschlag machen konnte. Beide stiegen in das Zimmer hinab, in welchem der Verwundete lag. Als dieser die beiden edlen Herren eintreten sah, versuchte er es, sich auf seinem Bette zu erheben. Aber er war zu schwach, und erschöpft durch diese kurze Anstrengung fiel er beinahe bewusstlos zurück. Herr de la Tremouille näherte sich ihm und ließ ihn an flüchtigen Salzen riechen, die ihn wieder in das Leben zurückriefen. Herr von Treville forderte Herrn de la Tremouille auf, den Kranken selbst zu befragen, damit man ihn nicht beschuldigen könnte, er habe einen Einfluss auf denselben ausgeübt. Es geschah, was Herr von Treville vorhergesehen hatte. Zwischen das Leben und den Tod gestellt, dachte Bernajoux nicht einen Augenblick daran, die Wahrheit zu verschweigen, und erzählte den zwei Herren den Vorfall ganz genau, wie er sich ereignet hatte. Das war alles, was Herr von Treville haben wollte. Er wünschte Bernajoux eine baldige Wiedergenesung, nahm von Herrn de la Tremouille Abschied, kehrte sogleich in sein Hotel zurück und ließ die vier Freunde benachrichtigen, dass er sie beim Mittagessen erwarte. Herr von Treville empfing sehr gute, jedoch antikardinalistische Gesellschaft. Man begreift leicht, dass sich das Gespräch während des ganzen Mittagessens um die beiden Niederlagen drehte, welche die Leibwachen seiner Eminenz erlitten hatten. Da nun D'Artagnan der Held dieser zwei Tage gewesen war, so fielen ihm alle Glückwünsche zu, die ihm Athos, Porthos und Aramis nicht nur als gute Kameraden, sondern auch als Männer überließen, an denen die Reihe in dieser Beziehung schon oft genug gewesen war. Gegen 6 Uhr äußerte Herr von Treville, er sei verpflichtet, sich nach dem Louvre zu begeben. Da jedoch die von seiner Majestät bewilligte Audienzstunde vorüber war, stellte er sich, statt den Eingang bei der kleinen Treppe zu fordern, mit den vier jungen Leuten im Vorzimmer auf. Der König war noch nicht von der Jagd zurückgekommen. Unsere jungen Leute warteten unter die Schar der Höflinge gemischt, kaum eine halbe Stunde, als sich alle Türen öffneten und man den König ankündigte. Bei dieser Ankündigung bebte D'Artagnan bis in das Mark seiner Knochen. Der nächstfolgende Augenblick sollte aller Wahrscheinlichkeit nach über sein ganzes Leben entscheiden. Seine Augen waren voll Furcht auf die Türe geheftet, durch welche seine Majestät eintreten musste. Ludwig der 13. erschien zuerst in dem Vorzimmer. Er trug ein noch ganz bestaubtes Jagdgewand, hatte große Stiefeln an und hielt eine Peitsche in der Hand. Bei dem ersten Blicke erkannte D'Artagnan, dass in dem Geiste des Königs ein Sturm tobte. So sichtbar auch diese Stimmung bei seiner Majestät war, so hielt sie die Höflinge doch nicht ab, sich in den königlichen Vorgemächern an seinem Wege aufzustellen. Für sie ist es immer noch besser, mit einem zornigen Auge als gar nicht gesehen zu werden. Die drei Musketiere zögerten also nicht und traten einen Schritt vor, während D'Artagnan im Gegenteil hinter ihnen verborgen blieb. Aber obgleich der König Athos, Porthos und Aramis persönlich kannte, ging er doch an ihnen vorüber, ohne sie anzuschauen, ohne mit ihnen zu sprechen, als ob er sie nie gesehen hätte. Als die Augen des Königs sich einen Moment auf Herrn von Treville hefteten, hielt er diesen Blick mit solcher Festigkeit aus, dass der König sein Gesicht abwandte, worauf seine Majestät fortwährend brummelnd sich in ein inneres Gemach zurückzog. »Die Angelegenheiten stehen schlimm«, sagte Athos lächelnd, »und man wird uns diesmal noch nicht zu Ordensrittern machen.« »Wartet hier 10 Minuten«, sprach Herr von Treville. »Und wenn ihr mich nach Ablauf dieser Zeit nicht herauskommen seht, so kehrt in mein Hotel zurück, denn es ist unnütz, dass ihr dann länger hier verweilt.« Die jungen Leute warteten 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Als sie sahen, dass Herr von Treville nicht wieder erschien, entfernten sie sich sehr unruhig über das, was geschehen würde. Herr von Treville war keck in das Kabinett des Königs getreten und hatte seine Majestät in einem Fauteuil sitzend und seine Stiefeln mit dem Griffe seiner Peitsche klopfend in sehr übler Laune gefunden, was ihn nicht abhielt, den König mit dem größten Phlegma nach seinem Befinden zu fragen. »Es steht schlecht, mein Herr, sehr schlecht«, erwiderte der König. »Ich langweile mich.« Dies war in der Tat die schlimmste Krankheit von Ludwig dem 13., der häufig einen von seinen Höflingen am Arme nahm, in ein Fenster zog und zu ihm sagte, »Mein Herr, so und so, langweilen wir uns miteinander.« »Wie, Eure Majestät langweilt sich«, sprach Herr von Treville. »Habt ihr heute nicht das Vergnügen der Jagd genossen?« »Ein schönes Vergnügen, auf meine Ehre, ganz entartet. Und ich weiß nicht, ob das Wild keine Fährte mehr hat oder ob die Hunde keine Nase mehr haben. Wir treiben einen Zehnender auf. Wir reiten ihm 6 Stunden nach. Und da er eben im Begriff ist, Halt zu machen, da Simon eben das Horn an den Mund setzen will, Halali zu blasen, krack, verschlägt die ganze Meute die Spur und schießt einem Spießer nach. Ihr werdet sehen, dass ich genötigt bin, auf diese Jagd Verzicht zu leisten, wie ich auf die Beize verzichtet habe. Ach, ich bin ein sehr unglücklicher König, Herr von Treville. Ich hatte nur noch einen Geierfalken. Er ist vorgestern gestorben. In der Tat, Sire, ich begreife eure Verzweiflung und das Unglück ist groß. Aber ich denke, es bleibt euch noch eine gute Anzahl von Falken und Sperbern übrig. Und kein Mensch, um sie zu unterrichten. Die Falkeniere verschwinden und nur ich allein verstehe noch die Kunst der Jägerei. Nach mir wird alles aus sein und man wird nur noch mit Fuchsfallen und Marderfallen jagen. Wenn ich noch Zeit hätte, Schüler zu bilden. Aber ja, da ist der Herr Kardinal, der mir nicht einen Augenblick Ruhe lässt, der mir von Spanien spricht, der mir von Österreich spricht, der mir von England spricht. Ach, was den Herrn Kardinal betrifft, Herr von Treville, ich bin unzufrieden mit euch. Herr von Treville erwartet den König auf dieser Stelle. Er kannte ihn von lange her. Er wusste, dass alle diese Klagen nur eine Vorrede, nur eine Art von Aufregung waren, um sich selbst zu ermutigen, und dass er dahin kommen wollte, wohin er endlich gelangt war. Und in welcher Hinsicht bin ich so unglücklich gewesen, Eurer Majestät zu missfallen? Fragte Herr von Treville das tiefste Erstaunen heuchelnd. Erfüllt ihr auf diese Weise eure Aufgabe, mein Herr? Fuhr der König fort, ohne unmittelbar auf die Frage von Herrn von Treville zu antworten. Habe ich euch zu diesem Ende zum Kapitän meiner Musketiere ernannt, dass sie einen Menschen ermorden, ein ganzes Quartier in Aufruhr bringen und Paris niederbrennen wollen, ohne dass ihr mir ein Wort davon sagt? Doch während ich mich ereifere, euch anzuklagen, fuhr der König fort, sitzen die Ruhestörer ohne Zweifel bereits im Gefängnis, und ihr kommt, um mir anzuzeigen, dass Gerechtigkeit gepflogen worden ist. Sire, antwortete ruhig Herr von Treville, ich komme im Gegenteil, um diese von euch zu verlangen. Und gegen wen? Rief der König. Gegen die Verleumder, sprach Herr von Treville. Ah, das ist doch ganz neu, versetzte der König. Werdet ihr mir nicht zugestehen, dass ich eure drei verdammten Musketiere, Athos, Porthos und Aramis, und euer Junker von Bern, wie wütende auf den armen Bernajoux geworfen und denselben dergestalt misshandelt haben, dass er wahrscheinlich noch in dieser Stunde verscheiden wird? Werdet ihr nicht zugeben, dass sie hierauf das Hotel des Herzogs de la Tremouille belagert haben und dasselbe in Brand stecken wollten, was in Kriegszeiten vielleicht kein sehr großes Unglück gewesen wäre, insofern es ein Hugenottennest ist, jedoch in Friedenszeiten ein ärgerliches Beispiel geben würde. Sagt, wollt ihr alles dies ableugnen? Und wer hat euch diese schöne Erzählung geliefert, Sire? Fragte Herr von Treville ruhig. Wer mir diese schöne Erzählung geliefert hat, mein Herr? Wer soll es sein, wenn nicht derjenige, welcher wacht, wenn ich schlafe, welcher arbeitet, wenn ich mich belustige, welcher alles lenkt, innerhalb und außerhalb des Königreichs, in Frankreich wie in Europa? Seine Majestät beliebt ohne Zweifel von Gott zu sprechen, sagte Herr von Treville, denn ich kenne nur Gott, der so hoch über seiner Majestät steht. »Nein, mein Herr, ich spreche von der Stütze des Staates, von meinem einzigen Diener, von meinem einzigen Freunde, von dem Herrn Kardinal. Seine Eminenz ist nicht seine Heiligkeit, Sire. Was wollt ihr damit sagen, mein Herr? Dass nur der Papst unfehlbar ist und dass sich diese Unfehlbarkeit nicht auf die Kardinäle erstreckt.« Ihr wollt behaupten, er täusche mich? Ihr wollt behaupten, er verrate mich? Ihr klagt ihn also an? Seht, sprecht, gesteht freimütig, dass ihr ihn anklagt. Nein, Sire, aber ich sage, dass er sich selbst täuscht, Ich sage, dass er schlecht unterrichtet gewesen ist. Ich sage, dass er sich beeilt hat, die Musketiere seiner Majestät anzuklagen, gegen die er ungerecht ist, und dass er seine Nachrichten nicht aus guten Quellen geschöpft hat. Die Anklage kommt von Herrn de la Tremouille, vom Herzog selbst. Was habt ihr hierauf zu erwidern? Ich könnte erwidern, Sire, er sei zu sehr bei der Sache beteiligt, um unparteiischer Zeuge bei dieser Frage zu sein. Aber weit entfernt hiervon, Sire, ich kenne den Herzog als einen loyalen Edelmann, und ich stelle die Sache seinem Ausspruch anheim, jedoch unter einer Bedingung. Unter welcher? Dass Eure Majestät ihn kommen lässt, ihn selbst Auge in Auge ohne Zeugen befragt und dass ich vor Eurer Majestät sogleich erscheinen darf, sobald sie der Herzog gesehen hat. Gut so, rief der König. Und ihr fügt euch in das, was der Herr de la Tremouille aussprechen wird? Ja, Sire. Ihr unterwerft euch der Genugtuung, die er fordert. Vollkommen. La Chenée, rief der König, La Chenée. Der vertraute Kammerdiener des Königs, der sich immer in der Nähe der Türe aufhielt, trat ein. La Chenée, sprach der König, man gehe sogleich und hole mir Herrn de la Tremouille. Ich will ihn noch diesen Abend sprechen. Eure Majestät gibt mir ihr Wort, dass sie niemand sehen wird als Herrn de la Tremouille und mich. Niemand, auf mein adeliges Wort. Morgen also, Sire. Morgen, mein Herr. Um welche Stunde, wenn es Eurer Majestät gefällig wäre? Wann es euch beliebt. Aber ich müsste Eure Majestät aufzuwecken befürchten, wenn ich zu früh käme. Mich aufwecken? Schlafe ich? Ich schlafe nicht mehr, mein Herr. Ich träume nur zuweilen, das ist das Ganze. Kommt also so früher, als ihr wollt, um 7 Uhr etwa. Aber nehmt euch in Acht, wenn eure Musketiere schuldig sind. Wenn meine Musketiere schuldig sind, Sire, so sollen die Schuldigen in die Hände eurer Majestät überliefert werden, welche nach Gutdünken über sie verfügen wird. Fordert eure Majestät noch mehr, so mag sie sprechen, ich bin bereit, ihr zu gehorchen. Nein, mein Herr, nein, man hat mich nicht ohne Grund Ludwig den Gerechten genannt. Morgen also, mein Herr, morgen. Gott beschütze Eure Majestät bis dahin. So wenig der König schlief, so schlief Herr von Treville doch noch viel schlechter. Er hatte noch an demselben Tage den 3 Musketieren und ihrem Gefährten Nachricht geben lassen, dass sie sich am andern Morgen um 7:30 Uhr bei ihm einfinden sollten. Er nahm sie mit sich, ohne eine Versicherung, ohne ein Versprechen und ohne ihnen zu verbergen, dass ihr Glück und sogar das seinige davon abhing, wie die Würfel fielen. Unten an der kleinen Treppe angelangt, hieß er sie warten. Wenn der König gegen sie aufgebracht wäre, sollten sie sich entfernen, ohne gesehen zu werden. Wenn er sie empfangen wollte, so dürfte man sie nur rufen. In dem Privatvorzimmer des Königs traf Herr von Treville La Chenée, der ihm mitteilte, man habe den Herzog de la Tremouille am Abend vorher nicht in seinem Hotel getroffen. Er sei zu spät nach Hause gekommen, um sich noch in den Louvre zu begeben. Vor einem Augenblick erst sei er erschienen und er befinde sich zu dieser Stunde bei dem König. Dieser Umstand war Herrn von Treville sehr angenehm, denn er war nun überzeugt, dass keine fremde Meinung zwischen die Angabe von Herrn de la Tremouille und ihn schlüpfen würde. Kaum waren 10 Minuten abgelaufen, so öffnete sich in der Tat die Kabinettstüre des Königs und Herr von Treville sah den Herzog de la Tremouille herauskommen, der auf ihn zutrat und zu ihm sagte, »Herr von Treville, seine Majestät hat mich kommen lassen, um sich zu erkundigen, wie sich die Dinge gestern Morgen in meinem Hotel zugetragen haben. Ich habe die Wahrheit gesprochen, das heißt, dass meine Leute den Fehler gemacht haben und dass ich bereit sei, mich bei euch zu entschuldigen. Da ich euch gerade hier finde, so nehmt diese Entschuldigung gefälligst an und haltet mich stets für einen eurer Freunde.« »Mein Herr Herzog«, sagte Herr von Treville, »ich hegte ein solches Zutrauen zu eurer Rechtschaffenheit, dass ich keinen anderen Verteidiger bei seiner Majestät als euch selbst haben wollte. Ich sehe, dass ich mich nicht getäuscht habe, und ich danke euch dafür, dass es noch einen Mann gibt, von dem man, ohne sich zu irren, sagen kann, was ich von euch gesagt habe.« »Gut, gut«, sprach der König, der alle diese Komplimente zwischen den Türflügeln mit angehört hatte. »Nur sagt ihm, Treville, da er euer Freund zu sein behauptet, dass ich zu den Seinigen zu gehören wünsche, dass er mich vernachlässige, dass ich ihn bald 3 Jahre nicht mehr gesehen habe und dass ich ihn überhaupt nur sehe, wenn ich ihn holen lasse. Sagt ihm das in meinem Namen, denn das sind Dinge, die ein König nicht selbst sagen kann.« »Ich danke, Sire, ich danke«, sprach der Herzog. »Aber Eure Majestät mag wohl glauben, dass nicht diejenigen, ich sage dies nicht in Beziehung auf Herrn von Treville, dass nicht diejenigen, welche dieselbe zu jeder Stunde des Tages um sich sieht, ihr am meisten ergeben sind.« »Ah, ihr habt gehört, was ich gesprochen habe. Desto besser, Herzog, desto besser«, sagte der König und trat bis vor die Türe. »Ah, ihr seid es, Treville. Wo sind eure Musketiere? Ich habe euch vorgestern befohlen, sie zu bringen. Warum habt ihr es nicht getan?« »Sie sind unten, Sire, und mit eurer Erlaubnis wird ihnen La Chesnaye sagen, dass sie heraufkommen.« »Ja, ja, sie sollen sogleich kommen. Es ist bald 8 Uhr und um 9 Uhr erwarte ich einen Besuch. Geht, Herr Herzog, und kommt gewiss wieder. Tretet ein, Treville.« Der Herzog verbeugte sich und ging. In dem Augenblick, wo er die Türe öffnete, erschienen die 3 Musketiere und D'Artagnan, von La Chesnaye geführt, oben an der Treppe. »Kommt, meine Braven, kommt«, sagte der König, »ich muss euch schelten.« Die Musketiere näherten sich unter Verbeugungen, D'Artagnan folgte hinter ihnen. »Wie Teufels«, fuhr der König fort, »ihr 4 habt 7 Leibwachen seiner Eminenz in 2 Tagen kampfunfähig gemacht. Das ist zu viel, meine Herren, zu viel. Auf diese Art wäre seine Eminenz genötigt, seine Kompanie in 3 Wochen zu erneuern und ich die Edikte in aller Strenge zur Anwendung zu bringen. Zufällig einen, dann wollte ich nicht sagen, aber 7, ich wiederhole es, das ist zu viel.« »Sire, Eure Majestät sieht wohl, dass Sie ganz zerknirscht und reumütig erscheinen, um Ihre Entschuldigungen vorzubringen.« »Ganz zerknirscht und reumütig, rief der König. »Ich traue Ihren heuchlerischen Gesichtern nicht ganz. Ich sehe besonders da hinten ein Gascogner-Gesicht. Tretet näher, mein Herr.« D'Artagnan begriff, dass das Kompliment an ihn gerichtet war und näherte sich, seine verzweiflungsvollste Miene annehmend. »Wie? Ihr sagtet, es sei ein Jüngling. Es ist ein Kind, Herr von Treville, ein wahres Kind. Hat dieser Jussac den bösen Degenstoß gegeben? Und Bernajoux die 2 schönen Streiche? Wahrhaftig!« »Abgesehen davon«, sprach Athos, »dass ich, wenn er mich nicht den Händen von Biscarat entrissen hätte, sicherlich nicht die Ehre haben könnte, in diesem Augenblick Eurer Majestät meine untertänigste Reverenz zu machen. Es ist also ein wahrer Teufel, dieser Berner, ventre saint gris, Herr von Treville, wie der König, mein Vater, gesagt haben würde. Bei diesem Gewerbe muss man viele Wämser durchlöchern und viele Degen zerbrechen. Die Gascogner sind wohl stets arm, nicht wahr? Sire, ich darf wohl behaupten, dass man noch keine Goldmine in ihren Bergen gefunden hat, obgleich ihnen der Herr im Himmel dieses Wunder als Belohnung für die Art und Weise schuldig wäre, wie sie die Ansprüche des Königs, eures Vaters, unterstützt haben. Dadurch ist gesagt, dass sie mich selbst zum König gemacht haben, Treville, insofern ich der Sohn meines Vaters bin. Ganz wohl, ich sage nicht nein. La Chesnaye, Seht nach, ob ihr alle meine Taschen durchwühlend 40 Pistolen findet, und wenn ihr sie findet, bringt sie mir. Und nun, junger Mann, legt die Hand auf das Herz und sprecht, wie hat sich die Sache zugetragen? D'Artagnan erzählte das Abenteuer des vorigen Tages mit allen Einzelheiten. Wie er aus Freude, seine Majestät zu sehen, nicht hatte schlafen können und 3 Stunden vor der Audienzzeit zu seinen Freunden gekommen war. Wie sie sich miteinander in ein Ballhaus begeben hatten und wie er, weil er Furcht geäußert, einen Ball in das Gesicht zu bekommen, von Bernajoux verspottet worden war. Dass dieser sein Spotten beinahe mit dem Verluste seines Lebens und Herr de la Tremouille mit dem seines Hotels hätte bezahlen müssen. »Es ist gut so«, murmelte der König. »Ja, so hat mir der Herzog die Sache erzählt.« »Armer Kardinal, 7 Menschen in 2 Tagen, und zwar seine Liebsten. Aber damit ist es genug, meine Herren, versteht ihr? Es ist genug. Ihr habt eure Rache für die Rue Ferou und noch mehr genommen. Ihr müsst zufrieden sein.« »Wenn es Eure Majestät ist«, sagte Treville, »wir sind es.« »Ja, ich bin es«, fügte der König bei, nahm eine Faust voll Gold aus den Händen von Lachenay, übergab sie D'Artagnan und sagte, »hier, zum Beweise meiner Zufriedenheit.« Damals waren die stolzen Ideen, wie sie jetzt der äußere Anstand heischt, noch nicht in der Mode. Ein Edelmann nahm Geld unmittelbar aus der Hand des Königs und fühlte sich nicht im geringsten dadurch gedemütigt. D'Artagnan steckte also die 40 Pistolen, ohne Umstände zu machen, in die Tasche und bedankte sich im Gegenteil ganz untertänig bei dem König. »So, so«, sprach der König und schaute auf die Pendeluhr. »Es ist nun 8:30 und ihr müsst euch entfernen. Ich habe euch gesagt, ich erwarte jemand um 9 Uhr.« »Ich danke euch für eure Ergebenheit, meine Herren. Ich kann stets darauf zählen, nicht wahr?« »Oh, Sire«, riefen einstimmig die 4 Gefährten, »wir lassen uns für eure Majestät in Stücke hauen.« »Gut, gut, aber bleibt ganz, das ist mehr wert. Ihr seid mir so nützlicher.« »Treville«, fügte der König mit halber Stimme bei, während sich die anderen entfernten. »Da kein Platz bei den Musketieren offen ist und ich überdies als Bedingung der Aufnahme in dieses Korps ein Noviziat festgesetzt habe, so bringt diesen Jungen in die Kompanie der Garden des Herrn de César, eures Schwagers.« »Ach, bei Gott, Treville, ich freue mich über die Grimasse, die der Kardinal machen wird. Er wird wütend sein, aber daran ist mir nichts gelegen. Ich bin in meinem Rechte.« Und der König begrüßte mit der Hand Herrn von Treville, dieser ging ab und suchte seine Musketiere auf, die er in einer Teilung der Pistolen mit D'Artagnan begriffen fand. Und der Kardinal war, wie seine Majestät gesagt hatte, wirklich wütend, so wütend, dass er 8 Tage die Spielpartie des Königs nicht besuchte. Was den König nicht abhielt, ihm das freundlichste Gesicht von der Welt zu machen und ihn, so oft er ihm begegnete, mit dem schmeichelhaftesten Tone zu fragen, »Nun, mein Herr Kardinal, wie geht es dem armen Bernajoux und dem armen Jussac, ihren Leuten?« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Fini im Oktober 2025.